Dienstag um 10.100 konnte ein größerer Trupp gezielt die Schutzbarriere überwinden und sich im Zielgebiet festsetzen. Die Invasoren igelten sich ein und stießen zunächst auf keine signifikante Gegenwehr. Auch nutzten sie die Zeit, angrenzende Areale zu infiltrieren. Dabei kam es zu ersten kleineren Gefechten. Der Feind war somit entdeckt und die ersten Sichtungsmeldungen trafen im Headquarter ein. Mittwoch gegen 1100 trafen spärlich Verteidigungsverbände im Interventionsgebiet ein. Die Infiltrationszone wurde langsam heiß. Massive Durchbruchsversuche der Eindringlinge konnten aufgrund der frühen Sichtung größtenteils abgewendet werden. Allerdings sind dennoch wichtige Teile der Infrastruktur geschwächt worden. So gelang es mehreren kleineren Sabotagetrupps, dem Kessel zu entkommen und sich weiter ins Innere vorzuarbeiten. Zwar blieb auch dies nicht unentdeckt, jedoch musste die Verfolgung zunächst strategisch koordiniert werden, um den gewonnenen Vorsprung wettzumachen. Auch gab es zunächst logistische Einschränkungen bei der Mobilisierung größerer Verteidigungsverbände. Derartige Mobilmachungen gehen oftmals mit Einschränkungen für die Peripherie einher. Große Mengen an Energie mussten zum Nachschub umgeleitet und zur Produktion von Abwehrwaffen verwendet werden. Nach 48 Stunden zeigte der massive Widerstand Erfolg und die Gefahr war gebannt. Will sagen, ich habe mir die angepasste Boosterimpfung geholt. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 110. Bedauerlicherweise war die letzte Konserve überschattet von der Abwesenheit der Holden. Ich strohwitterte trauernd und verlotterte dem Regenwetter sei Dank vor mich hin, weshalb das Lavalierschrittieren ersatzlos entfiel. Das Ganze nochmal in einfacher Sprache. Letzte Konserve ohne Holde, Wetter auch doof, darum kein Spaziergelaber. Letztes Wochenende war Lavalierschrittieren hingegen wieder möglich, doch hört selbst. Ja, interessanterweise hat sich der Deckel der Mülltonnen von ganz alleine geneigt. Schließt zwar nicht hundertprozentig, aber steht nicht mehr so weit auf, dass da jetzt so direkt das Wasser reinplempen kann. Naja, also durch Eigengewicht besser geworden. Hier stinkt es aber irgendwie nach toter Maus. Ja, komisch, aber mal sehen. Ich hoffe nicht, dass es aus dem Keller kommt. Aber das werden wir erleben. Trockener läuft. Also ist ja der Deckel von der Mülltonne, der hat sich selber geneigt, ne? Die sind fast zu. Aber mehr wird es wohl nicht werden. Außer wenn die Sonne ordentlich drauf scheint demnächst im Sommer, dann wird's was. So, heute ist der 2.10.2022. Es ist regnerisches Wetter. Eben hat es ganz schlimm geschauert. Ich habe eine Regenjacke an und einen Schirm dabei. Es ist der Schirm von neulich. Und der hat den Vorteil, dass ich ja weiß, dass er nicht zerbröselt. Hoffentlich. Ich meine, ist jetzt eine Woche älter. Wer weiß das schon? 2. Die Holde sagt 2. Ach ja, was wäre ich doch ohne die Holde? Das ist toll, ne? Also so, wenn man so eine Holde hat, hat man immer einen externen Speicher dabei. Das ist wie so ein aufgerüsteter Rechner. Boah, wenn ich große Schritte mache, ne, dann kann ich meine Füße sehen. Das ist toll. Steht ein Auto. Ich habe noch nie gesehen. Ist auf dem Grundstück hier. Der ist das. Dieser Kölner Kompressorhansel mit seinem Sylt-Aufkleber, der mich in seinem Heckfenster übersah. Gestern hatte die Polizei hier in der Gegend, auch in anderen Gegenden, denke ich, diesen 24-Stunden-Twitter-Tag. Und sie twitterten fleißig. Also ich habe hier nur die Polizei hier in der Region genommen. Was heißt genommen, verfolgt auf Twitter, mache ich nämlich regelmäßig. Und wenn man da mal guckt, wie viel das hier geknallt hat, gestern. Und der Hammer ist gewesen, da ist dann wohl irgendwo ein Radfahrer in Rettungswagen gefahren und danach geflüchtet. Genaues weiß ich jetzt ja nicht, weil es ist ja halt nur kurz getwittert, ob der oder die möglicherweise so einfach reingebrettert ist, weil er da stand oder beim Twittern. Es ist schon spannend. Ja, und warum flüchtet man dann? Also ja, wahrscheinlich nur, wenn man es wirklich selber schuld ist. Tja, schwierig. Aber schlimm kann es ja nicht gewesen sein, sonst wäre das Rad kaputt. Oder im Zweifelsfalle die Person auch. Und einen Vorteil hat es, ne, wenn man in so einen Rettungswagen reinbrettert mit dem Fahrrad, dann hat man ja meistens direkt Fachpersonal dabei, die einen dann noch retten können. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, das sind hier die ganz neuen. Da kann man den halben Deckel hochklappen, um was reinzuwerfen. Und aber komisch. Und das ist grau und grau. Tatsächlich grau und grau. Nee, ich glaube, das siehst du falsch. Ja, also lustiger Unfall. Ja, Unfälle sind eigentlich nie lustig, aber wenn man es dann auf Twitter so liest, ist es schon ein wenig kurios. Genauso muss wohl in Gummersbach irgendjemand ziemlich Lärm gemacht haben. Dann ist die Polizei nach Gummersbach und hat ihm gesagt, hör mal, mach mal leiser. Dann hat er leiser gemacht, dann hat er irgendwann, nachdem sie weg waren, wieder lauter gemacht. Dann sind sie nochmal hin und haben es ihm dann nochmal richtig eindringlich gesagt. Und ich glaube, da musste er dann noch für bezahlen. So, dem aber nicht genug, dann waren sie weg. Wow. Man versucht jetzt das hässliche Haus hinter einer Hecke zu verstecken, funktioniert aber nicht, weil, naja gut, es sind Lebensbäume. Wer weiß, vielleicht werden die ja nochmal größer, aber die machen hier echt dieses Einfahrtsding nicht weg. Ja, das sehe ich schon. Weg vom hässlichen Haus, wieder zurück nach Gummersbach. Dem nicht genug, hat er dann wieder Lärm gemacht. Da haben sie gesagt, so Schnauze voll, sind hingefahren, haben einkassiert. Jetzt kann er in der Zelle drüber nachdenken, ob das eine gute Idee war, den ganzen Mist trotz mehrfacher Aufforderung wieder so laut zu machen. Ja, es gibt diese unbelehrbaren Menschen, also es ist Knaller. Da brauchst du eigentlich keine Bühnenshow oder sowas, ne? Das würde reichen, wenn man den ganzen Tag nur Polizei-Twitter-Meldungen lesen könnte. Sollten die eigentlich dauernd machen. Dann kriegt man hier mal mit, was ist. Und das ist dann auch kein Doom-Scrolling. Das ist dann eher Dumm-Scrolling, weil man dann sehen kann, wie blöd die Leute eigentlich sein können. Ja, bedauerlicherweise hat es auch einen schweren Unfall gegeben. Hier in Lindlar, beziehungsweise außerhalb auf dem Rheinhöhenweg. Da gibt es eine sehr unangenehme Kurve. Und da hat wohl jemand versucht zu überholen. Ja, und dann war da dieser Trecker mit dem Frontlader. Da musste dann der Hubschrauber kommen und Feuerwehr und Rettungswagen und Polizei. Und das war eine sehr miese Geschichte. Weil wenn dann Leute außerhalb von Blechschäden so stark verletzt sind, ist das natürlich Kacke. In unserer Jugend mit Hecktrieb haben wir diese Kurve auch immer sehr gern genommen. Also die ist eigentlich sehr übersichtlich. Deswegen. Aber ab und zu liegt da immer mal einer im Feld. Das ist so. Aha, da guck. Wem ist denn der? Rewe? Aha. Ja, also ich bin jetzt auf dem Falkenhof und hier steht ein Rewe-Einkaufswagen. Da hat mal einer gedacht, na, ich kaufe mal so viel ein, den nehme ich mal mit und dann stelle ich mir den hier hin. Jetzt bin ich gespannt, ob möglicherweise in ein, zwei Wochen hier drei stehen oder vier. Oder ob dann irgendwann mal einer Rewe anruft und dann so ein Mensch diese Einkaufswagenschlange zurück zum Rewe-Kart. Das soll jetzt keine Werbung sein, weil ich so oft Rewe sage, weil da steht ja Rewe drauf auf dem Wagen. Und falls es einer von Rewe hört, kann er jetzt ja einfach nach Falkenhof gehen und seinen Wagen abholen. Oh, jetzt fängt die Holde wieder an, irgendwelche nassen, halb schimmligen Kastanien aufzusammeln. Die feuchteln jetzt hier vor sich hin. Die sind auch hier alle ziemlich zerfahren. Schade eigentlich, ich habe lange keine heißen Maronen mehr gegessen. Jetzt kommt ja so die Zeit, das sollte ich eigentlich mal wieder machen. Die waren immer sehr, sehr lecker. Apropos sehr lecker. Wir hatten jetzt irgendwann die Tage einen Geburtstag innerhalb des Familienkreises und auf der Feier meinte dann die ältere Dame, ihr esst doch Burger, oder? Und ich so, ja. Ja, da habe ich aber im Fernsehen gesehen. Und dann hat sie mir irgendwas erzählt. Wurde ich zuerst nicht so ganz draus schlau, aber dann habe ich das mal geduckt und bin dann drauf gekommen, dass der Herr Wallraff mit seinem Team wenn wieder irgendwas im Ort wäre, ne? Was fahren denn hier schon wieder so viele Autos? Das ist zum Kotzen. Ja. Herbstwiesenfest, ganz toll, im Freilichtmuseum. Also ich habe es geduckt und dann habe ich festgestellt, dass der Herr Wallraff mit seinem Team zum dritten Mal eine bestimmte Burgerkette unterwandert hat. uns da ein Mitarbeiter einschleuste, um die Zustände, die hygienischen Zustände in dieser Burgerkette aufzunehmen. Und was da zutage gefördert wurde, war in meinen Augen nicht mehr feierlich. Also ich konnte mir ja immer vorstellen, dass so bei manchen Franchise-Unternehmen oder so, vielleicht auch beim Original, weiß ich nicht, in einigen Filialen möglicherweise komische Zustände herrschen. Aber dass das so schlimm ist, ich möchte jetzt hier keine Namen sagen, aber duckt das mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Bock habe, wenn wir demnächst nach Nordfriesland fahren, ob ich morgens noch irgendwo Frühstück haben möchte oder überhaupt so eine Bude außer fürs Klo noch mal betreten. Das ist ja schlimm. Ja, sehr bedauerlich. Und das kommt ja stellenweise nicht mal von den Mitarbeitern selber, sondern wird dann von oben her angeordnet und das kann ja gar nicht sein. Ja, aber es geht ja sowieso nichts über einen selbstgemachten Burger auf dem eigenen Grill. Am besten noch mit Fleisch, wo man genau weiß, wie das gute Stück vorher mal geheißen hat und in wessen Stall es stand, beziehungsweise auf wessen Wiesen. Heißt aber nichts. Vegetarisch soll ja auch ganz gut sein. Bitte? Vergessen haben die Schilder uns hier drin. Ist das denn heute? Ja, 2. Oktober stand auf dem Schild. Aha. Ja, vielleicht haben sie gedacht, wenn sowieso so sick kommt keiner, dann ist es auch nicht schlimm. Herbstfest im Freilichtmuseum. Oder Herbstwiesen? Obst. Obstwiesenfest. Da. Ja. Ich sag ja, es ist immer gut, eine Holde zu haben. Obstwiesenfest. Das ist mal ein Holzstapel. 5 Meter oder so. Doppelreihig. Das ist echt ordentlich. Oh, guck mal, wie viel Holz da liegt. Wo haben die das denn alles hergeholt? Da würde ich jetzt gerne ein Foto machen. War klar. Finde ich das jetzt hier woanders? Ach so, Entschuldigung. Ja, unter da. Oh. Aber einfach ist es, du drückst und wischst dann von hier hoch, dann bist du sofort da. Ja, das sagst du mir jetzt. Das hast du schon mal. Ja, die ersten fallen ja schon runter, ne? So hier nach vorne. Und hier liegt auch schon einer. Ja, wenn du jetzt hier im Dunkeln mit dem Auto kommst und da wirklich das Ding nicht siehst, weil die Straße reflektiert und hier voll vor das Frontende von diesem 2 Meter... Ja. Und die ganzen Tiefgelegten, die wir hier haben, die zimmern sich erstmal den Spoiler weg, bevor der Reifen rankommt. Tja. Ach, haben sie jetzt da die Bank hingeschmissen? Superhelden. Wahrscheinlich, weil sie hier vorne durchfahren wollten. Ja, unschwer für die älteren Hörenden zu erkennen, sind wir jetzt im Park. Weil wenn es um Bänke geht, dann kann es ja nur der Park sein. Der Burggraben ist auch schon ein wenig gefüllter als zuletzt. Ja, ich konnte es mal wieder sagen. Du diskriminierst die jungen Hörer. Warum? Weil die jungen Hörer auch schon länger deinen Podcast hören könnten. Ältere Hörer heißt, hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist wie mit der Größe eines Menschen nichts mit seiner körperlichen Länge zu tun hat. Das ist ein geflügeltes Wort, was in der Szene eigentlich schon üblich ist. Also ich diskriminiere entweder alle oder keinen gleichermaßen, weil aus Prinzip. So. Ja, bei Nässe Rutschgefahr. Nee, es ändert sich nichts. Obwohl nass ist es ja hier überall. Guck mal. Hier kommt überall, genau. Hier ist so ein, ja, ein, genau, hier ist ein Nebenarm der Lennefe, sprich da, wo es vom Teich her abläuft. Oh, das ist der Zulauf des, nee, das muss der Ablauf sein. Und interessanterweise blubbert das hier überall. Ich glaube, hier ist auch ein Gasleck. Das ist schon der Knaller. Hier im Park. Hm. Oder da unten verwest irgendwas, was seinerzeit mal von diesem Baum, der jetzt da drin schlägt und die Brücke zerlegt hat, erschlagen wurde. Und dann, ja, fängt der langsam an zu blubbern. Das kann natürlich auch sein. Dass da nämlich Fische sind, glaube ich nicht. Aber man weiß es nicht. Ob die Enten irgendwas von Corona wissen? Guck mal, was die für einen Abstand halten. Gucken sich das hier ab bei den Ja. Moin. Ist tatsächlich rutschig. Stimmt, bei Nässe Rutschgefahr. ist die Brücke am Parkausgang in der Nähe des Klärwerks. Riecht man aber nicht. Ist im Moment recht dezent. Ist das jetzt richtig Regen oder nur Wind? Das Bergische Heimatlied. Wo die Jacke noch rauschen und die Krähe noch krächzt. Wo die Tauben noch gurren und der dicke Mann ächzt. Ja, das ist unser Heimatland. Schön hier, auch im Regen. Da wohnen, wo andere Urlaub machen. I'm a jog man. Moin. Könntest du ja auch mal einen Kopfhörer kaufen, ne? Ich glaube, die singt. Nimmt's auf. Oder es kommt immer dasselbe vom Handy, aber das ist dann nicht so ein Plärr-Handy. Es geht. Oder soll das beruhigend auf den Hund wirken? Das habe ich mit unserem nie ausprobiert, weil der Effekt sich ins Gegenteil umkehren soll. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Hört denn jetzt Greg, Greg? Echt, hier passieren Dinge. Wobei ich es geschafft habe, echt? Ich mach mal schnell die Augen zu, vielleicht hört sie dann auf. Was hast du denn gesungen? Achso, ich dachte Last Christmas oder so. Lalelu, nur dann mal den Mond schaut zu. Zweimal sehen und dann. Und jetzt hab ich Lust mehr. Mach die Augen zu, Drecksblag. An der Krippe beim Engel tut sich auch nichts. Vielleicht ein paar gelbe Blümchen, aber jetzt ist ja Herbst. Eigentlich wird er jetzt demnächst umdekoriert. So, schau mal. Siehst du die Peilung von oben nach unten? Ja. Kommen wir hier hin. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch was finden, wenn wir die andere, ja, da kriegt man nämlich drei Stück hin. Tja. Das wäre hier. So. Ja, das kommt jetzt als letztes. Als dritte. Ja. Auch nix. Da muss man mal gucken. Also, der erste geht auf jeden Fall super, weil da was ist. Das könnte man nehmen. So als Stage of a Multi. Nennen können wir die dann Lavalöse Standardrunde. Dann kann man in diversen Konserven die Infos streuen und dann, guck, die 187, die Penisritter waren hier. Narrenhände beschmieren, Straßen, Leitpfosten und Wände. Kabinett der Peinlichkeiten, so ist es. Alternativ kann man natürlich auch mal gucken, ob man eventuell von Ost her den und den in Deckung bringen kann. Ich meine ja. Wenn ich den drauf mache, dann kriegen wir hinten die Klappen nicht auf. Das ist das Problem bei dem. Der ist halt nicht abklappbar. Und ja, das ist aber je nachdem, was die für ein Auto haben. Wie gesagt, man kriegt halt die Klappe nicht auf. Weil da muss der dieses Unterteil auch noch an die Kugel schrauben. Also unten drunter. Wo der dann einrastet, dass er nicht abkippen kann, weißt du? Wie das bei denen von Thule ist, weiß ich ja nicht. Ich sag, wie das bei dem Thule ist, weiß ich das gar nicht. Der klemmt ja auf der Kugel, aber der müsste sich ja auch irgendwie abstützen. Nee, nach hinten, dass der nicht wegkippen kann. Aber die ganzen Anhängekupplungen sind ja unterschiedlich. Bei manchen hast du unten so einen hohen Ansatz, der dann in die Kugel mündet. Bei manchen geht er aber auch schräg weg und du hast nur einen kleinen Knick. und kannst das Ding da nicht richtig dran schrauben. Das ist dann immer so ein Thema. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei den Pudeldingern ist. Das müsste man sich einfach mal irgendwo angucken. Oder ich lade mir mal die Bedienungsanleitung aus dem Netz runter. Die muss es ja da geben. Oder ein Video. Ja, kaufen kann man die überall. Aber ich wollte mir das erstmal... Ja, ich gucke mir das grundsätzlich erstmal, damit ich die Technik verstehe, im Netz an. Auf YouTube findest du mit Sicherheit ein, wie mache ich meinen Fahrradträger an meinem Auto fest. Ja, da haben wir überwiegend Glück gehabt mit dem Wetter. Ja, mir fehlt bestimmt auch einiges. Aber das kriegt man jetzt zu Hause irgendwie noch so tagsüber. So vom Sofa in die Küche, von der Küche zum Sofa, vom Sofa in die Küche. Waschen, auf Klo. Trockner, Maus. Würstchen holen? Ja, stimmt. Heute Abend gibt es ja Kürbissuppe. Es ist ja Herbst befohlen. Kürbissuppe. Andere Leute aus unserer Zeitlinie haben ja schon angekürbist. Würstchen. Was denn für Würstchen? Mett oder... Da ein Eichhörnchen. Da unterm Brückenpfeiler. Fupp, weg. Ich sagte fupp, nicht guck. Guck, habe ich verstanden. Rauschi, rauschi, rauschi, rauschi jetzt da hinten. In den anderen Baum. Zack. Ja. Auch mal so eine Fütterungshilfe aufhängen bei uns. Für Eichhörnchen. Also ich habe ja eher Sorgen. Wenn wir was für Eichhörnchen machen, dass wir dann rappklapp die Waschbären zu Hause haben. Für Eichhörnchen. Also ich fände ja Nisthilfen für Fledermäuse jetzt wesentlich besser. Der ist genau richtig geschnitten. Die können von der Apfelbaumseite aus wunderbar dahin fliegen. Und dann hängt dann der Kasten in 3 oder 4 Metern Höhe. Da kann sich noch nicht mal eine Katze drunter setzen, um die zu fangen. Das geht gut. Ah, mir fehlen noch 3000 Schritte, fehlen mir noch. Was? Ja. 1,8. Kleinere Trippelschritte machen. Wenn du deine Füße sehen willst, dann gehen. Ich will die nicht sehen. Ich habe nur mal runtergeguckt. Och. Guck mal, hast du Schritte gemacht. Ja, ist auch direkt runter, wer es gemacht hat. Aber schöner als vorher. Ja. Ich habe nur die Befürchtung, das wird die Trottel nicht davon abhalten, das Ding wieder hässlich zu beschmieren. Ja, Oktoberfest Light. Hier ist ein Stromkasten, da drauf steht so ein Senfglas, wie man die früher gerne hatte. Unten noch mit dem Rest Bier drin. Ja, mangels Schaum könnte es auch was anderes sein. Aber steht halt da. Sachen gibt's. Ich habe jetzt auf Twitter so ein Bild gesehen, da hat einer so einen schwarzen Beetle. Und hinten drauf... Unter dem VW-Zeichen stand dann Porsche, also mit Doppel-O, aus Amerika. Das war lustig, aber halt auch in diesen typischen Porsche-Beschriftungslettern, das hatte was. Soll ich das Navi vielleicht nochmal anmachen, wa? Es ist Montag, der 3.10.2022 und ich bin, hey, in Engelskirchen, denn... Zwei meiner Caches scheinen ja Probleme zu machen. Das Wetter ist ein wenig diesig, aber es soll heute nicht regnen, deswegen nur Regenjacke, aber kein Schirm. Tja, und immer wenn ich einen Schirm nicht mitnehme, mal sehen. Hier würde ich auch nicht herfahren wollen, wenn jetzt hier so eine Wurzel auf der Straße liegt. Es geht direkt vom Parkplatz aus knackig bergan. Auch so ein Ding, ne? Einen Aufzug haben die ja nicht. Du musst die ganze scheiß Leiter hochklettern auf diesen Mast. Bis du oben bist, dann bist du fit. Da waren wir echt schon länger nicht, ne? Wann waren wir das letzte Mal hier? Ja? Weniger? Wir haben hier gewartet hier auf den Weg. Den Just Rust? Okay. Den anderen, den links abwechseln. Ja, da wollen wir jetzt ja hin. Ja, das verlorene Kapitel wurde nicht gefunden. Gut, hier wird jetzt sehr viel Holz gemacht oder was heißt jetzt? Eigentlich ja schon seit Monaten. Ich glaube, wir waren bei Just Straight oder so. Genau. Wir waren bei Just Straight. Das ist aber weiter unten. Da kommen wir hier nicht dran vorbei. Und ich meine, das letzte Mal Wartung. Ja, weil das letzte Mal Wartung vom letzten Kapitel ist bestimmt ein Jahr her. Naja, könnte man ja nachsehen. Ja, und der Dryer soll ja auch weg sein. Da schauen wir dann heute mal bei. Jetzt wird's was lauter. Wir überqueren gleich die A4. Das Garmin Oregon sucht Satelliten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist, als hätte ich hier ein Gecko oder so ein E-Trax Legend in transluzent blau. Das hat auch immer ewig gebraucht. Und es sucht und sucht. In der Jackentasche hat es gar nichts gefunden. Gut, ist auch eine Weile her seit dem letzten Fix, aber kann nicht sein. Was glaubt denn der, auf welcher Erdhalbkugel der sich befindet? Fahrradfahren? Mit dem Fahrrad einen Cache gesucht? Da hatte ich das mit. Aha. Stimmt. Talstraße? Nee. Wüsste ich. Nee. Da hatte ich es nicht mit. Ich wüsste nicht, dass ich es mit hatte. Ich hatte es ja nicht mit, weil ich hatte keinen Halter. Das findet immer noch nichts. Ob das an der Autobahn liegt? Oder weil hier alles abgeholzt ist? Ey, das sieht hier erschreckend aus. Ich meine, es ist natürlich eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal hier war, aber das ist ja die Hölle. Drei Viertel Wald ist weg. Jetzt hat er drei Satelliten, jetzt braucht man nur noch einen. Wenn er den nächsten hat, dann ist wahrscheinlich wieder einer von den anderen weg. Oh, das ist ein magnetischer Nebel und gar keine Tröpfchen, die wir im Moment haben. Kann natürlich auch sein. Vier Satelliten, aber alle schön im Zentrum. Unglaublich. Nein. Jetzt 23 Meter Genauigkeit, ich fasse es nicht. Ah, die Karte suchen. Und dann gibt es hier irgendwo theoretisch ein Final. Und das gehen wir jetzt mal suchen. So, los. Die Spannung steigt. Hier ist nichts mehr. Der Wald ist weg. Da könnte es natürlich sein, dass der Cache auch weg ist. Also, liebe Leute, es empfiehlt sich, Dosen nicht in Nadelwälder zu legen, sondern sinnvollerweise in Laubwälder. Die bleiben mutmaßlich länger stehen. Das ist ja echt der Hammer. Die haben den Waldweg hier richtig mit Schotter belegt. Also großem Schotter. Zum Teil größere Steine, als an Eisenbahntrassen verwendet werden. Schwer befestigt, damit die hier mit ihren Holzrückefahrzeugen und auch mit den LKWs rein können. Teilweise haben sie das Holz in Überseecontainer gepackt. Ich denke mal, das geht dann nach China oder ging. Manchmal sind es auch die offenen Rungenwagen, aber was hier verladen worden ist, ja, Engelskirchen unter Kaltenbach. Jetzt hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Autobahn. Ist schon schön. Nicht. Von Tarnung kann man nicht sprechen und könnte sogar sein, das wäre aber verdammt knapp. Es hat Pieps gemacht. Eigentlich sollte hier ein Cache sein, aber so wie ich das sehe, sind die hier mit dem Fahrzeug hochgefahren. Die haben die Wurzel überfahren, in der sich der Cache befunden hat. Ja, kein Wunder, dass man da nichts findet. Jetzt stehe ich hier. Unglaublich. Und jetzt werde ich den neu verlegen müssen. Tja, ist ja echt nicht wahr. Holzrückerei hier, es ist unfassbar. Da sind die Reste der Wurzel. Dann ist der Paddling hier irgendwo unter diesem ganzen Astwerk oder sonst was verborgen. Aber toll, liegt denn da oben für eine Plaste? Echt schade. Ja, ich hatte da mal was vorbereitet. Ich habe es mir schon fast gedacht, deswegen habe ich einen neuen Paddling mitgebracht. Aber eine anständige Wurzel finde ich hier nicht. Und das Ding direkt an den Baum legen, naja, wäre eine Idee. Aber da muss ich die Koordinaten wieder anpassen, weil das alles wieder nicht hinhaut. Die haben hier echt zu viel hingeschmissen. Und ich weiß nicht, ob die von hier oben noch wesentlich mehr aus dem Wald ziehen. Obwohl, sieht nicht so aus, ne? Da oben ist so viel eigentlich nicht. Den Rest werden sie da hinten rüber ziehen durch das Farnfeld. Egal. Ich gehe jetzt mal da vorne gucken, da ist auch noch eine Wurzel. Nicht, dass die das ist. Man sieht ja hier nichts mehr. Nee. Handschuhe anziehen. Es war so eine schöne, hohle Wurzel. Und jetzt ist sie weg. Das ist bedauerlich. Mit Tändchen drumherum. Die sah richtig gut aus. Aber, leider, leider. Und jede Wette liegt hier noch irgendwo der alte Pettling. Nee, ist nur noch große Pettlinge nehmen und Chirp reinstecken, dann findet man den vielleicht wieder. Tja, nichtsdestotrotz, ein neues Versteck muss her. Hilft ja nichts. Live-Verstecking. Muss man mal sehen, dass das nicht... Da könnte man ihn liegen lassen. Gut, ich habe ein neues Versteck. Aber jetzt muss ich erst noch Koordinaten ausmessen. Ist halt so. 13 Meter Entfernung, da wird die Reviewerschaft hoffentlich nichts sagen. Boah, Leute, ich stehe jetzt hier seit Minuten im Wald, bis der hier mal die Koordinaten gemittelt hat. Das dauert. Und die Holde steht am Weg und ist auch schon genervt. Meine Zeit. Schön ist anders. Ich sage es euch. Ja, aber man hat hier jetzt einen schönen Ausblick auf die Autobahn. Nicht schlecht, auch auf den Schnellenbacher Berg, wem das jetzt hilft. Obwohl, schön ist anders. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. Neulich habe ich ja hat mich ja jemand angeschrieben, also das habe ich erzählt und hat gesagt, pass mal auf, ich konnte deinen Cache nicht finden, wir sind dann da und da rausgekommen, das war aber nicht richtig. Und dann haben wir gedacht, dass wir dann besser nach da gehen, aber da fanden wir dann auch nichts und so. Und da habe ich dann mal alles nochmal nachgerechnet. Ich hatte seinerzeit eine Station etwas verlegen müssen, weil die das Relikt, an dem etwas vermessen werden musste, dann einfach umgelegt haben aus dem Graben im Rahmen der Streckenverschönerung, dann direkt an die Trasse wieder. Das war jetzt auch ein Satz, den kein Mensch verstanden hat. Egal. Auf jeden Fall, dabei habe ich nur eine Koordinate angepasst, aber die zweite nicht. Und das war dann blöd. Und ich verstehe gar nicht, wie die letzten Jahre überhaupt irgendjemand die ganze Sache hätte finden können. Also, die es dann gefunden haben. Wahrscheinlich nur mit Hilfe oder so. Keine Ahnung. Das war schon sehr strange. Naja, auf jeden Fall durch das Nachrechnen habe ich dann den Fehler gefunden, dem Melder sei Dank, und das Listing angepasst. Aber es ist auch spannend. Dumm anstellen und keiner merkt's. Egal. Die Dose ist jetzt gelegt. Hier werde ich dann auch einen Korrekturfaktor angeben müssen. Ihr wisst ja, alle Informationen, die man zum Lösen des Mysteries braucht, befinden sich im Listing. Und wenn ich jetzt das Listing ändere und jemand hat das alte Listing noch, dann braucht er nur noch die beiden Listings vergleichen und kann dann sehen, aha, das ist die Passage oder das sind die Passagen, auf die sich die Lösung beziehen. Das wäre ja dumm. Darum gibt es einen Korrekturfaktor und dann sollte die Sache gegessen sein. Ja. Jetzt werden wir erstmal den Weg suchen, mit dem wir vermeintlich zum Dryer kommen. Das wird auch noch so ein Ding. Mal sehen, wo sich der denn jetzt befindet. Ein Stück darüber, denke ich, ne? Da ist er das. Ja, los. Wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter. Rechnen nützt also nichts. Es sind ungefähr 500 Meter bis zum Dryer Luftlinie. Aber das gibt auch nichts von dieser Seite. Das ist halt die falsche. Kann man da hingehen, muss aber so gut 100 Meter vom Weg aus südlicher Richtung durch den Wald, wobei da kein Wald mehr sein dürfte. Das ist das Problem. Mal schauen, wie wir da hinkommen oder ob wir da überhaupt hinkommen. Oder doch zurückgehen müssen, um den von der regulären Seite anzugehen. Da gehen Leute durch den Wald. Aha. Eine Frau und ein Kind. Bitte? Da geht auch noch einer. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch hin. Denke ich. Ja. Dann müssen wir hier vorne. Ach, einen Weg runter. Wahrscheinlich auch noch an denen vorbei. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, jetzt wird es hier ein wenig matschig. Wir sind von der Schottertrasse runter. Und hier ist. Ich glaube, ich würde mal daher gehen. Das ist nicht schön. Hier werden Gummistiefel angeraten und von oben fallen jetzt auch noch Eicheln herunter. Fehlt noch, dass jetzt eine Wildschweinrotte kommt. Was machen die denn da? Dose verstecken. Ach nee, Pilze suchen. Das machen die da. Der stochert da mit dem Messer in der Gegend rum. Knipsomat bitte. Hier läuft ein Wasser über den Weg. Das ist sehr lustig. Gucken, ob das funktioniert jetzt, wie die Holde es mir gezeigt hat. Kommt da irgendwo aus dem Nichts. Da sind hier einige solche Stellen. Ist hier ziemlich matschig und recht zugewachsen. Ich glaube, mit ein bisschen Pech gibt es den Weg gar nicht mehr, den wir gleich gehen wollen. Und hier ist alles feucht und nass. Könnte recht zeckenlastig sein, aber möglicherweise, wie ich uns kenne, landen wir gleich wieder irgendwo in der Pampa und kommen nicht weiter. Wie unangenehm. Bah. Mann, Mann, Mann. Tja, da müssten wir dann runter. Wir wären besser durch den Wald gegangen. Nicht diesen Weg hier. Sauerei. Sehr schlimm. Der Weg, der knickt da hinten irgendwo ab. Dann gehen sie mal. Kann man da her? Ja, die Frage ist, wie ich nachher dann darüber komme. Was eine Sauerei. Hier voll durch den Sumpf. Also es ist ja eigentlich eine Brachfläche, aber uneigentlich. Liegt hier überall. Alles voller Äste, die sie hier abgerissen haben. In den Fahrspuren läuft das Wasser einen Berg runter. Schön ist anders. Ich hoffe, das ist dann auch ein anderer Weg. Sollten wir hier nachher wieder hochgehen, weil wir noch ein Stück spazieren wollen, gehen wir da hinten auf der anderen Seite die Brachfläche hoch. Das wird einfacher als hier durch diesen Sumpf mit Ästen. Lauter kleine Frösche, auch schön. Ich sag lauter kleine Frösche, da hüpft da einer rum. Da unten ist der Weg, na der ist ja schön. Der ist breit, der sieht befestigt aus, der ist angenehmer. Ja, Vorsicht, flieh nicht hin. Da ist auch wieder so ein kleiner Frosch. Er musste kommen. Da vorne irgendwo war der. Zu gucken, da wo der. Ich müsste hier mal ein bisschen. Da ist er, siehst du? Da, der kleine unter dem Zapfen, zwischen den Blättern. Siehst du? Nee. Kann man groß ziehen. Ja, sitzt unter dem Ast, der von oben kommt. Da. Okay. Ist aber ein gut getarnter Frosch, was? Ist ein Erdfrosch. Den sieht man nicht. Der sieht aus wie Erde. Erde mit Beinen. Hüpf, hüpf. So. Auf dem Weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Ja, eigentlich ist das der Weg, der von unten kommt. Und wir gehen dann jetzt mal den Weg hier und haben nachher ein Problem. Wir nehmen mal den Weg da. Der ist, jetzt geht es wieder am Berg rauf. Das ist schon wieder lästig. Aber eigentlich muss das so, weil, wenn ich mich erinnere, war ja Dryer am Berghang. Und zwar auf der anderen Seite von diesem Hügel. Ich will ja nichts sagen, aber wenn der Hang so aussieht, dann ist er weg. Dann weiß ich aber auch nicht, ob es noch mal irgendwann überhaupt eine Chance gibt, den da wieder hinzustellen. Weil wenn die aufforsten, darfst du da nicht hin. Direkt am Weg geht nicht. Da ist dieser eine komische Teich, wo das Häuschen ist. Wenn du unter der Straße durchgehst, wo die Leute parken sollen, da vorne ist die Abfahrt in die Kaltenbacher Straße rein. Da müsste der Teich sein. Und hier unten, da steht ja, im Endeffekt ein Harvester, also eine Ladekarre. Mit ein bisschen Glück, wir gehen einfach mal den Laubwald runter, weil das ist nicht da, das müsste ein Stück weiter da sein. Da ist der Teich, da hinten. 50-50 Chance. Guck mal, von hier ist quasi nach unten hin alles weg. Aber der müsste genau hier unterhalb sein. Also die Chance, dass er da vorne an dem Baum ist oder dass die hier gesucht haben, halte ich für sehr gering. Ich lasse den jetzt erstmal noch einen Monat tot liegen und dann parke ich mal eben, oder wir parken mal eben unten. Dann gehe ich mal eben am Teich vorbei, weil ich ja Wegerecht habe. Aber die Sucher nicht. Man kann nicht mal eben schnell gucken, aber das können wir vergessen. So, dann, wie gehen wir denn jetzt am besten? Ja, dann geh du mal vor. Ich Ich habe das nur so grob hier drauf. Ja, ich sehe im Moment nichts, weil genau der Gleitsichtbereich der Brille ist bei mir beschlagen. Also ist eine große Runde. Naja, hier jetzt bei 100% Luftfeuchte macht das ja richtig Spaß, bergauf zu gehen. Dir vielleicht. Ja, gerade eben. Ich bin gestern schon angefangen mit Zwiebeln. Ah. Warst du heute schon in der Waschküche? Nein. Weil in den anderen Räumen war weder Geruch noch gefangen. Aber ich muss den Luftentfeuchter jetzt noch leeren. Das ist unnötig. Warum? Ja, aber nur in den kaputten Eimer. Oh. Den anderen brauche ich zum anderen. Oh. Ich habe T-Shirts. Oh. Wie? Du bist die Holde. Du kannst nicht alles. Hallo? Nur das, was ich will. Ah, ich dachte schon, ich hätte dich jetzt jahrzehntelang falsch eingeschätzt. Also der Schimmelhau was sagt. Der Schimmelhau sagt mir was. Und dahin gehen wir. Was? Und dann rein. Ja, wir sind ja fast da. Wir sind ja schon, als ich gesagt habe, dass es weit war, waren wir hier. Und der Schimmelhau ist jetzt da. Nur die Hälfte. Du weißt, was der Schimmelhau ist? Nee. Der Schimmelhau ist der Berg, wo obendrauf brechend das Munitionsdepot ist. Das Nein, ist der Schimmelhau-Kaltenbach. Ja, da fängt das an. Das ist der Berg. Der geht von da nach oben hoch. Und ich dachte jetzt schon, also wenn du jetzt zum Moondepot laufen willst, mach mal, aber ohne mich. Also wegtechnisch ist das... Nein, wegtechnisch ist es eben so, nach Kaltenbach macht das ja hier, ja, vom Fahren her ist das ja wellig, ne? Und dann, wenn du in Kaltenbach selber drin bist, dann musst du auch um den ganzen Berg rumfahren, hinten Forst, und dann wieder hoch, Richtung Brechen. Also mit dem Auto ist das immer ein Wahnsinnsding, aber hier gehst du ja quasi gerade. Ja, das kannst du ja dann entscheiden, wo die 200 Meter zu Ende sind. Hier geht schon mal links der Weg. Oder ist das ein anderer Linksweg? Nein, nein, das ist der Linksweg, den wir nicht nehmen. Aha, der nicht neben Linksweg. Gut. Kein Blinken, kein Abwehr. Wie beim Heimweg, nicht da links rum. Schauen wir mal, wie der Weg sein soll, der Rechtsweg. Also hier scheint ja öfter gefahren zu werden, weil die Fahrspur von hier unten rum, die ist befahrener als die, die von hier kommt. 120 Meter. Wow. Es ist hier überall voll sumpfig. Kaum zu glauben. Im Sommer war das garantiert fast alles weg. Oder ein Mückenbrutgebiet. Wisst ihr? Und jetzt sind wir an dem Dingensheim von Kaltenbach. In diesem Vereinsheim, wo wir schon mal geparkt haben. War das auch wegen dem Cash? Da war mal was. Ich meine, da war mal was. Ja, links würde mir meine Orientierung sagen, ging es ja dann auch zum ehemaligen Munitionsdepot. Böser Lost Place, böser Lost Place. Ne? Wisst ihr, da ist der Schießstand. So, welchen links gehen wir denn jetzt? Den ersten oder den zweiten? Ah, das ist eine Einfahrt. Land- und forstwirtschaftlich frei. SV-Mitglieder. Ah, hier geht es auch zu dem Schäferhundverein. Da guck. Ja. Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Oder der Schimmelhau von Theodor Kaltenbach. Hier in unseren Breiten heißt Hau ja Wald. Schimmelhau heißt also Schimmelwald. Und so feucht wie das hier ist, könnte das auch passen. Da schimmelt dann alles, auch der Wald oder ich beim Durchgehen. Riecht auch schon etwas modrig. Ja, dieser Berg nimmt kein Ende. Die Holde macht mich fertig. Milliarden Höhenmeter, keine Rücksicht auf das Alter. Ich bin flink unterwegs. Aha, sagst du. Bitte? Boah, und es geht weiter den Berg rauf. Aber ich glaube, da oben ist die Kuppe. Ich kann die Kuppe sehen, ich kann die Kuppe sehen. Ist auch so ein Einschlaf-Podcast. So, ich hechel eine Stunde lang bergauf. Ist das da Schimmel oder Sand? Hölle. Die Leute hören immer nur Schritte, Hechel, Schritte, Hechel und zack, eingeschlafen. Nee, der Tobi Bayer hat ja seinen Einschlafen-Podcast. Der liest dann Kant oder irgendwas vor und das ganz für lau. Ja, genau, gibt's alles schon. Hallo, hallo. Gibt es leider alles schon. Und ein anderer hat den Aufräumen-Podcast. Der räumt dann auf und redet dabei. Kannst du auch aufräumen? Ja, gibt sehr viele Nischenprodukte. Was ist da vorne? Ist das ein Pilz? Oder steckt da eine Flasche? Steckt eine Flasche im Boden da, siehst du? Oder ist das ein Stück Holz? Nee, sieht aus wie eine Flasche. Ja, wenn man erst mal oben ist und runter gucken kann, ist schön, ne? Ja. Kommt auch noch die Sonne raus. Als wäre mir nicht ohnehin schon zu warm. Boah, guck mal. Böse Pilze. Das ist ein schönes Fotomotiv, meine Liebe. Ja, Fliegenpilze, noch geschlossen als Kugel. Das sieht schön aus. Soll ja jetzt ohnehin das super Pilzwetter sein, aber ich kenne mich damit ja null aus. Deswegen werde ich das lassen, irgendwelche Pilze zu suchen oder auch abzuschneiden oder gar zu essen. Zumindest keine selbstgesuchten oder selbstgesuchte von Leuten, die ich kenne. Dann doch lieber das professionelle Zeug von der Farm. Teil 2, Bergisches Heimatlied. Wo die Wälder einst rauschen und die Nachtigall sang, siehst du jetzt nur Brachflächen und hörst der Autobahn Klang. Sag bloß, hier ist ein Wendehammer, dann kriege ich einen Schlag. Eigentlich sollte hier ein Weg weitergehen. Ja, es ist ein Weg. Aber nur noch ein Trail. Wurzelig, ausgewaschen, rutschig und nebendran fließt der Bach. Zum Glück nicht ganz so zugewachsen wie der erste. Also die landschaftlich schönere, idyllische Strecke. Hier sind lauter Eicheln auf dem Boden. Rechts bergab ein Farnfeld und links bergauf eine Eichenschonung. Sehr interessant. Sind Eichen. Sind zwar ein paar Birken bei, aber das Hauptsächliche da sind Eichen. Was ist das? Ein Hochbeet, ein ehemaliges? Oder ein Setzkasten? Hier hat einer so einen Holzverschlag um irgendwas rumgemacht, aber Kompost? Ja, da kompostiert der bei Styropor oder sowas. Ist da drin. Ganz komisch. Naja, wer weiß das schon. Hier fahren sie wohl auch mit Fahrrädern her, den Spuren nachzuurteilen. Weißt du was? Wir gehen mal die landschaftlich ganz andere Strecke und gehen nicht hier runter, sondern gehen da oben lang. Da müssen wir nichts umsonst gehen. Viel länger ist das auch nicht. Aber dann haben wir es nicht doppelt. War natürlich eine doofe Idee, weil jetzt geht es wieder bergauf. Aber nicht viel, das ist leicht. Aber dann hat man hier noch eine halbwegs brauchbare Aussicht. Schau mal, sieht doch schön aus. So da hinten, Schnellenbach im Nebel. Man sieht, was hier schon für Algen wachsen. Ja. Ja, wer steht denn da hinten? Hat einen orangen Kragen, macht da einen auf Jagd. Auch ein Körbchen in der Hand. Pilze auf dem Baumstamm. Ne, die sammeln da vorne auch Pilze. Bitte? Na, ich gehe nicht davon aus, dass die Pilze sich jetzt wieder verstecken. So, ups. Die Sonne kommt raus, lass weggehen. So, ähnlich wie Vampire. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sammeln die ja Giftpilze, die anderen stehen lassen, das weiß man ja nicht. So Hexen. Der geht jetzt ganz schnell weg, damit wir nicht sehen, dass da einer im Wald ist. Das ist der Locker. Ja, der will jetzt nicht gefunden werden. Ah nee, der andere, der ist auch da hinten durch. Wahrscheinlich professionelle Pilzsucher. Nee, das sind, siehst du doch hier, guck, die da durchtrampeln. Muss man sich nicht wundern. Vor allen Dingen ist das ja so, Du darfst ja normalerweise für den Eigenbedarf, darfst du im Wald ja sammeln. Aber es ist ja mittlerweile so, dass hier ganze Horden, ganz genau, so richtig professionell hier die Pilze abernten. Teilweise kommen die aus östlicher Ostdeutschland. So, man könnte, aber wir könnten auch den längeren gehen. Halte ich für sinnvoller. Ja, ist für die jetzt sehr frustrierend, dass wir hinter ihnen hergehen. Sie trauen sich nicht in den Wald zu gehen, um zu suchen. Könnte man ja auch so als Spiel machen, ne? Suche Pilzsammler und gehe immer 30 Meter hinter ihnen her. Da ist irgend so eine rostbraune Flechte hier an den Bäumen. Ich denke mal, da geht das los mit dem Vertrocknen. Ja, heute ist Pilzsammeln. Oder was weiß ich was. Unter anderem. Moin. Ich auch. Bei Just Rust. Nur von der anderen Seite. Nee, da vorne der Weg, der so nach unten ging, in Richtung Autobahn, der kam mir so bekannt vor. Den bin ich mal mittags gegangen, vor 2 Jahren oder was. Und da dachte ich, naja, da gehst du jetzt besser nicht runter. Sonst gehst du dann nachher auch wieder rauf. Aha. Also über ein Jahr. Wisst ihr, dass der Nabu die Dinger da an so nagelt, ne? An so einem Dürrständer ist ja die eine Sache. Keine Ahnung. So, da schmiert jetzt ein Flugzeug ab. Aber war echt spannend. Neulich, als ich nach Hause kam von der Arbeit, denke ich, was geht? Da bretterte, nicht unbedingt im Tiefflug, also der war schon etwas höher, ein einsamer Eurofighter über uns rüber. Da dachte ich auch, was denn jetzt? Ich meine, in der Kindheit, die Phantomjäger, die dann immer so zu zweit im Tiefflug über den Ort gebrettert sind, dann klirrten die Scheiben und so. Das war ja immer so, aber dass jetzt nochmal hier irgendwie ein Jet rüberfliegt, das ist sehr ungewöhnlich. Aber gut, hat sich wahrscheinlich verflogen. Aber das ist hier typisch, ne? Auch hier an dem Laubbaum. Ein Edelstahlhaken auf einer Edelstahlplatte und ein Nagel durch. Moin. Das scheint ja auch irgendwie trendy zu sein, ne? So, ich gehe zum Telefonieren in den Wald. Da habe ich mehr Luft. Also die sah jetzt auch nicht aus, als würde die von ihrer Chefin angerufen, zufällig beim Spazierengehen. Schon gar, wenn ihr Begleiter neben ihr geht, der sah jetzt auch nicht wie ein professioneller Bodyguard aus. Also die könnten schon irgendwie zusammengehört haben. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass der Typ nicht ihr Sohn war. Das ist der verranzte Hochsitz, der nach nirgendwo mehr schießt. Jetzt kommen wir hier einmal kleine Welle und dann, ja, der ist ja rundum zugewachsen. Ja, das ist eine Metapher für, er fällt um und erschlägt jemanden. Vielleicht diese abgebrochene Latte, die sich dann durch das Opfer bohrt. Scheint jetzt auf der Autobahn deutlich mehr los zu sein als eben. Ah, mir fehlen noch 1000 irgendwas, aber... Also es riecht da vorne auf dem Stück extrem nach Anti-Fouling für Holz. Ich kriege den Geruch ja nicht aus der Nase. Unser ehemaliger Nachbar, der hatte ja einen Jägerzaun. Und den Jägerzaun hat der immer alle paar Jahre mit diesem Zeug gestrichen. Deswegen, das ist so ein Geruch, der hat sich eingebrannt. Den vergisst er auch nicht. Gut, da haben wir ja zwei. Der jetzt neben der Einfahrt bei uns direkt, der... Aber da ist halt nichts, was jetzt so aussieht, als wenn man da hätte was streichen müssen. Vielleicht hat da auch einer das Zeug nur irgendwie in die Landschaft verklappt. Weiß man ja nicht. Da ist der Kegel, der Metabolon. Überragt hier fast, da drüben überragt es mehr. Jetzt geht der Dunst weg, jetzt ist es auch gar nicht mehr so schwül. Wenn der Nebel jetzt hochzieht, ist direkt angenehmer zu gehen. Erinnerst du dich eigentlich noch an die Maus? Nein, nicht die Maus. Sondern die im Keller, die ich seinerzeit fing? Egal. Schon wieder hat sich ein Nager in unseren Keller verirrt. Bei welcher Gelegenheit ist uns unbekannt, doch die ältere Dame meinte, Sie wollte eine vermeintlich große Fluse vor dem Trockner aufheben, als dieser plötzlich Beine bekam und hinter den Trockner rannte. Da ist die Gute ordentlich erschrocken, die ältere Dame selbstverständlich. Was soll ich sagen, da lungerte die Maus einfach faul vor dem Trockner rum. Umgehend hat sie, die ältere Dame selbstverständlich, die Tür geschlossen, damit die Maus den Raum nicht verlassen kann. Zusätzlich hat sie zur Information aller Hausbewohner und Waschküchenbetreter Informationszettel an der Tür angebracht. Diese las ich jedoch erst, als ich die Waschküche wieder verlassen wollte, da mir der Keller seit Jahrzehnten bekannt ist und ich deshalb oft kein Licht einschalte, weshalb ich die Zettel in der Dunkelheit übersah. Auch so ein Satz, ne? Naja. Weil nun die Tür eine Zeit lang offen stand, ist es nun Schrödingers Maus, das heißt, ich weiß erst dann, wo genau sie sich befindet, wenn sie in eine der drei Fallen geht, die ich am Montag aufgestellt habe. Alle in Frage kommenden Räume sind durch Türen voneinander separiert. Heute ist Donnerstag und alle Fallen sind noch leer. Und bevor Fragen aufkommen, es sind Permanentköderfallen, mit denen ich seinerzeit in Sekunden Erfolg hatte. Nur jetzt nicht, was mich zu der Annahme nötigt, dass die Maus bereits verstarb, aber noch nicht riecht oder die Räumlichkeiten verlassen hat. Fragen über Fragen. Und jetzt am Samstag? Immer noch nichts. Vielleicht haben sie aber auch die Hausspinnen geholt. Also die Spinnen, die Maus selbstverständlich. Winkelspinnen mit Wohnhöhlen, deren trichterförmige Eingänge einen einladenden Gespinnsteppich mit Stolperfäden bereithalten. Vorzugsweise hinter dem Trockner. Oder gar darin. Und dann flüchtet die ermattete Maus hinter den Trockner, stolpert orientierungslos den Teppich zum Spinnenwohnheim herauf und zack, direkt in die Fänge der lauernden Winkelspinne. Sobald diese eine Erschütterung des Netzes spürt, stürmt sie los, ergreift ihre Beute, tötet sie mit einem Biss, indem sie Eiweiße und Verdauungsenzyme in das Opfer spritzt. Das zersetzt sie dann innerlich und kann von der Spinne als Smoothie abgesaugt werden. Also so eine Kellerassel oder ein Silberfischchen. Bei einer Maus muss selbstverständlich die gesamte Kellergemeinschaft ausrücken. Das kann eine Winkelspinne alleine nicht. Zum Glück haben die sich in meinem Keller organisiert. Spinnengewerkschaft, die wissen genau. In der Waschküche und der Werkstatt lasse ich sie in Ruhe. Dafür bleiben sie aus meinem Studio raus und sorgen dafür, dass da auch kein anderes Getier reinläuft. Apropos anderes Getier. Kennt ihr C-Pack? Nein, das ist nicht der Neffe von Tupac und auch kein Rapper. C-Pack bedeutet Zicken und ihre Pathogene im Klimawandel. Durchgeführt wird das Projekt am RKI und gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, wie ich das und die nachfolgenden Informationen der Seite www.cepac-rki.de entnehmen konnte. CEPAC, also Z-E-P-A-K und RKI, RKI. Einfach. Forschungsziel ist es, festzustellen, welche neuen Zeckenarten gegebenenfalls vorkommen und welche Krankheiten sie übertragen können. Dazu werden jeweils die Zeckenart und gegebenenfalls in ihr vorhandene Krankheitserreger erfasst. Zudem wird die Fundstelle katalogisiert, sprich in einer Datenbank gespeichert und auf der Seite im Zeckenatlas angezeigt. Letzteres auf Wunsch auch mit dem Spitznamen des Einsendenden. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe. Naja, ist wahrscheinlich Jahre her und ihr habt's wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Oder auch nicht. Egal. EinsenderIn ist das Stichwort, denn je mehr Menschen mitmachen, desto genauer und detaillierter sind die Ergebnisse. Wenn du eine Zecke findest, kannst du sie einsenden. Wie das geht, steht auf der Seite. Dort kann man einen Begleitbogen herunterladen und es wird darauf eingegangen, wie genau man die Zecke verpacken sollte. Pflichtangaben im Begleitbogen sind Funddatum und GPS-Koordinaten bzw. die Postleitzahl. Freiwillige Angaben hingegen, ob die Zecke gestochen hat, falls ja wen, also Mensch oder Tier, den Hund, die Frau, den Mann, das Kind, ein Kommentar und der Spitzname der Zecke. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach Zecke, dich nenne ich heute mal Paul. Nein, da kann man quasi einen Nicknamen für die Anzeige wählen. Also wenn du jetzt 75 Zecken einsendest, dann kannst du 75 mal sagen, das war der TJ. Und dann gibt's halt 75 Einträge unter TJ in der Karte und man sieht, hey, das ist aber ein fleißiger Zeckensammler. Oder so. Sofern man selbst über die Art und gegebenenfalls die in der Zecke gefundenen Krankheitserreger informiert werden will, kann man zudem eine E-Mail-Adresse und/oder eine Telefonnummer angeben. Hinweise zum Datenschutz werden beim Download der Begleitunterlagen mitgeliefert. Warum erzähle ich euch das nun? Ich finde, es ist eine praktische Möglichkeit zur Risikoabschätzung, falls man selbst von einer Zecke gestochen wird. Das RKI analysiert die Zecke und übermittelt dir die Daten und du kannst dir dann überlegen, ob du damit zum Arzt gehst und dich untersuchen lässt. Zum Beispiel, wenn die Zecke Borrelien in sich trug, aber sich keine Wanderröte an der Einstichstelle zeigte. Ich verlinke das mal im Blog. Ursprünglich waren an dieser Stelle die Abmoderation und das Musikstück Autumn Weather aus meiner DAW geplant. Weil mir das Schicksal allerdings für eine kurze Dienstreise ein voll elektrisches Auto darbot, entschloss ich mich, diesen Erstkontakt in Audio zu dokumentieren. Und nein, das ist keine Werbung, sondern lediglich mein subjektiver Fahreindruck. Aufgrund Franks Tweet zum Seminieren und Dottis heutigem Podcast zum Plug-in-Hybrieren hier nun: Lavalieren beim Bornieren kann Spuren von Wind- und Abrollgeräuschen enthalten. Und klingt merkwürdig, weil ich einen fiesen Bassrumpelanteil wegfiltern musste. Doch hört selbst. Bin noch nie so ein leises Auto gefahren, insofern ist das alles sehr spannend. Bis man sich hier auch mal durchgeklickt hat, das ist eben auch mal was Neues. Blinkt auch total leise, hat aber keine Blinkautomatik, wie es scheint. Also man muss den Knochen schon richtig runterdrücken, damit er geht. Ja, und ansonsten läuft er ja ganz gut erstmal. Pedals hat er nicht. Wie gesagt, ich bin mit so einem Auto noch nie gefahren. Ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Elektrofahrzeug fahre und es ist ein Cupra Born. Soll ja vom Antritt ganz gut sein, aber so im ersten Moment, da muss man dann vielleicht schon mal richtig Speed geben oder so. Ja. Wow. Ja, der hat wirklich Antritt. Also, ich habe jetzt mal aufs Gas getreten, das geht supi ab. Er hat einen ziemlich großen Gasweg, das bin ich von meinem Auto nicht gewöhnt. Ich komme ja immer mit den ersten paar Zentimetern, so ersten 1-2 Zentimetern klar, weil der da schon recht gut kommt, aber das ist halt ein Benziner. Nur er hier, das macht schon Spaß, wenn man da mal voll drauf tritt. Nachteilig für Leute wie mich, der Wagen riegelt bei 160 ab. Schneller kann er nicht, das ist schade. Aber was halt richtig geil ist, er ist halt supi leise. Das hat was. Ich fahre jetzt übrigens auch in diesem D-Modus und das bedeutet, er verhält sich wie ein ganz normaler Automatikwagen. Dann gibt es noch diesen B-Modus. Da könnte er wie ein Autoscooter fahren. Klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber ich muss mich auch ein bisschen beim Fahren konzentrieren. Zumindest versuche ich das. Boah, die Dose klappert, das ist natürlich jetzt doof. Da habe ich eigentlich mein Aufnahmegerät drin. Und was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, es ist jetzt kühl im Auto. Da wäre vielleicht ein bisschen Heizung gut. So, 120. Der Akku ist zu 94% gefüllt derzeit. 345 Kilometer soll ich damit fahren können. Das ist echt schweineleise. Allein dafür lohnt es sich jetzt schon, so ein Auto zu fahren, weil er halt so leise ist. Das ist richtig super. Und es soll ein Hecktriebler sein. Tja, das könnte natürlich für einige Leute ein Problem werden, weil die meisten sind ja Fronttrieb gewohnt. Und Hecktrieb ist halt so ein Ding, da kommt nicht jeder mit klar, weil mit ein bisschen zu viel Speed auf der Hinterachse oder ein bisschen zu viel Druck auf der Hinterachse, dann geht sie weg. Ja, und dann ist man dann im Driftmodus, ne? Aber es ist kühl. Also, was ich jetzt nicht möchte, ist auf diesem Display rumtippen, um hier irgendwie Wärme reinzukriegen. Das ist komisch. Da lobe ich mir doch eigentlich diese Knöpfe für Heizung, wo man dann einfach nur dran drehen kann und dann wird es halt wärmer. Dass diese Autos hier alles irgendwie tief in irgendwelchen Menüs verborgen haben, das finde ich natürlich ein bisschen scheiße. Aber was willst du machen? Ich hatte gestern so eine Einweisung auf den Wagen gekriegt, aber das ist dann auch nicht die extreme Tiefe. Liegen tut er ja ganz gut. Und da vorne ist wieder ein Spezialist, der braucht keinen Blinker zum Spurwechsel. Warum auch? Ach so, der ist auch gar nicht aus Deutschland. jetzt ein Italiener. Ein Italiener, der ein Renault fährt. Nee, der muss sich hier nicht um unsere Verkehrsregeln kümmern. Das ist bei denen anders. Ah, aber beim Rüberfahren schafft das. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Das ist schön. Aber auch am Berg. Das ist eine schöne Beschleunigung. Da kann man nicht maulen. Und vor allen Dingen so leise. Man kriegt das gar nicht mit, wie schnell man eigentlich fährt. Nur es ist jetzt nicht zwangsweise der Vergleich mit Autos, die ich so gewohnt bin. Aber so als Auto für auf dem Dorf zu fahren oder wenn man es nicht weiter zur Arbeit und so, das ist schon sehr angenehm. Vor allen Dingen kann man das Radio dann leise lassen. Das mache ich jetzt nur nicht an, weil GEMA und so, ne? Ihr kennt das. Aber das mit der Heizung, das geht mir echt noch auf den Sack. Ich drücke mal auf Klima, mal gucken, was passiert. Klimatisierung könnte ich ja ausmachen. Ich weiß gar nicht, wo man hier die Temperatur einstellt. Das ist mal Klima aus. Ja, wo stellt man hier die Wärme ein? Das wäre ja noch was. Ja, irritierend. Also, das ist schon nervig. Und wenn er was sagen würde, das wäre auch nicht schlecht. Mit der Bildschirm, Zeit, Datum. Ja, alles sehr komisch. Also, wie gesagt, das fehlt mir noch, dass er hier ein bisschen warm macht. Aber, was soll ich sagen? Freie Strecke. Und er erkennt hier diese Schilder, also 120 und 100. Das ist eine sehr nette Geschichte. Schildererkennung. Also, er kennt die Geschwindigkeitsbeschränkung. Er hat auch das Schild erkannt, dass hier Schleudergefahr herrscht. Jetzt probiere ich mal was aus. Eigentlich soll er einen Spurhalteassistent haben, aber ich fahre jetzt einfach rüber. Das interessiert ihn aber nicht. Das ist komisch. Also es sollte er eigentlich tun, aber er macht es nicht. Bei der Einweisung hat man mir gesagt, er würde dann gegensteuern, aber das merke ich nicht. Weiß der Geier. So, Akku 89%. Ich bin noch gar nicht weit gefahren. Komisch das. 88%. Ich mutmaße ja, dass der jetzt so viel Strom verbraucht, weil es die ganze Zeit bergauf geht. Ich fahre quasi von Engelskirchen jetzt in Richtung Olpe. Und da geht es die meiste Zeit berghoch. Nachher auf der Rückfahrt wird es schöner, weil da geht es halt bergunter. Da könnte ich vielleicht auch mal dieses B-Programm ausprobieren. Aber D ist halt angenehmer, weil angeblich, oder wie das halt bei einem Automatik ist, der Wagen dann ausrollt, wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Das ist angenehmer in diesem B. Ja, das kann ich jetzt mutmaßen oder nachher ausprobieren. In diesem B. Wenn er fährt wie ein Autoscooter, in dem Moment, in dem er den Fuß vom Gas runternimmt, wird er dann abbremsen. Zumindest hat man es mir gesagt. Ob dem so ist, das stellen wir dann später fest. Vorausgesetzt, ich habe noch genug Akku hier in diesem Aufnahmegerät. Das weiß man auch nie so genau. Aber ja, es sind eine ganze Menge LKWs unterwegs. Da hatte ich heute Morgen dann auch schon mein Blaulicht. Polizei. Da hatte ich heute Morgen auch schon so meine einschlägigen Erfahrungen. Weil bei uns im Ort haben wir eine Tankstelle und an dieser Tankstelle ist ein Getränkemarkt angeschlossen. Und dieser Getränkemarkt, der liegt an der Tankstelle vorbei, mit einer schmalen Einfahrt etwas tiefer, quasi im Kellergeschoss. Und wenn dann donnerstags die Getränkelieferung kommt, morgens, dann kommt einer mit einem LKW und einem Deichselhänger und versucht von unserer Durchgangsstraße im Ort, wo auf der Gegenseite von der Tankstelle auch noch Autos parken in der Regel, mit diesem Deichselhänger durch die Tankstelle diese schmale Einfahrt runter zu zirkeln. Und das hat dann heute Morgen, als ich ankam, war er schon dabei und hatte mehrere Versuche hinter sich. Also ich hatte da schon einige Autos stehen und dann noch 10 Minuten gedauert. Das ist dann morgens nicht so doll. Aber ich hatte ja genug Zeit. Ich war immer relativ früh los, da war das kein Problem. Dann konnte man mal den Restverkehr aufhalten, damit der da in Ruhe reinzirkeln konnte. Ja, hinter mir haben da eine ganze Menge Leute gedreht und haben sich eine andere Strecke gesucht, weil die hatten halt diese paar Minuten nicht Zeit. Das scheint auch wieder so ein schwieriges Problem zu sein, heutzutage mal ein bisschen Zeit aufzubringen, um einen in Ruhe was fertig machen zu lassen. Also ich werde jetzt am Wochenende, so wie es aussieht, auch mit dem Hänger meinem Sohn beistehen bei einem kleinen Umzug. Und ich fahre nun nicht jeden Tag mit dem Hänger, ist jetzt zwar nicht LKW, aber da werde ich dann unter Umständen irgendwo auch ein bisschen zirkeln müssen. Und dann sehe ich schon, wie die Leute wild hupend Paras schieben. Aber was willst du machen? Es ist alles so schlimm. Ach, ach, ach. Jetzt hört man mal, wie laut diese Windgeräusche in so einem Auto eigentlich sind, wenn man keinen Verbrennermotor hat. Aber an dieses leise Fahren könnte ich mich gewöhnen. Da kann man dann schön angenehm, gegebenenfalls auch mit der Holden reden. Was haben die denn jetzt? Olpe darf ich noch fahren. Haben irgendwas gesperrt. Bin ich mal gespannt. Vollsperrung Dortmund hinter Lüdenscheid. Ach so, das ist das. Ja, das geht. Was erzählt ihr mir denn jetzt? Muss er die Route neu berechnen oder was macht er? Hat er noch alte Karten oder? Ich verstehe das nicht. Wenden, die Route wird berechnet. Olpe Süd. Aha. Er hat es wieder. Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder mit dieser Karte stimmt was nicht oder ich habe keine Ahnung. Wo glaubt denn der, wo wir hier sind? Und so Kartenansichten, die sich dann die ganze Zeit drehen, die gehen mir auch richtig auf den Zeiger. Ich will die Dauer genordet haben. Auch alles sehr, sehr schwierig. Ja, ich hoffe, das passt jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich kenne ich ja die Strecke. Das ist der Vorteil. Also ich bräuchte das Navi eigentlich nicht. Aber ist halt mal interessant, was so ein Ding anzeigt. Und im Moment, naja, ich habe jetzt für das bisschen Autobahn 10% Akku gebraucht. Und der sagt immer noch 315 Kilometer. Naja, mag ja alles sein. Das ist ja auch spannend. Jetzt habe ich dann LKW vor mir gehabt. Der Typ, der ballert hier erstmal laut Tacho mit guten 80 her. Erlaubt sind 70. Dann geht die Ampel auf gelb, da brettert er drüber, obwohl er sehen kann, dass ungefähr ja, so 80 Meter hinter dieser Ampel, hinter der Kreuzung, eine Bushalte ist, an deren Linienbus rausfahren will. Der hat schon angefahren, trotzdem brettert der wie ein Idiot an dem Linienbus vorbei. Wo leben wir hier eigentlich? Meine Zeit. Geht kaum rücksichtsloser. Der Daniel hätte das jetzt wesentlich netter ausgedrückt, aber ich bin da vielleicht ein wenig unangepasster in der Sprache. Ich sag's einfach nicht so nett. Da fehlen mir fast die Worte. Gerade mit so einem LKW, also Sattelschlepper. Ne? Jetzt kommt noch eine Baustelle. Sind wir mal gespannt, was die da bauen. Eine blinkende Ampel. Tja. Ah ja, die bauen hier einen großen Kreisel. So, so. Als ich das letzte Jahr hier war, ich fahre hier einmal im Jahr hin, hatten die das umgeleitet. Da musste ich dann irgend so eine Nebenstrecke fahren, aber offensichtlich sind sie ja jetzt ein Stück weiter und leiten jetzt die Strecke einspurig hier in die Richtung. Dann nachher, wenn ich nach Hause will, dann muss ich dann wahrscheinlich die andere Strecke fahren und komme dann von der Seite auf den Kreisel. Naja. Aber ist ja schön, dann haben sie hier wenigstens keine Ampel, da kann man ganz dezent durchfahren und alles ist in Ordnung. Was da so klappert, ist nicht das Auto, sondern die Tasche, die ich auf der Seite auf dem Beifahrersitz liegen habe. Da ist eine Schnalle und die klappert ein wenig. Tja, nun, wieder 83% Akku. Scheint sich aufzuladen durch nichts. Oder es ist einfach nur so eine Rechnung, wie man bei bestimmter Fahrweise dann theoretisch noch einen Akku hat. Oder es ist draußen wärmer geworden, ich habe doch keine Ahnung. Der Erstkontakt. Aber grundsätzlich, es fährt sich angenehm, kann ich nicht anders sagen. Ich bin ja gespannt, also ich möchte ja gerne Oder sagen wir es anders. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Subaru-Fan bin und dass wir auch in erster Linie Subarus haben, interfamiliär. Und da soll ja dieser Subaru Solterra kommen und da bin ich gespannt drauf. Da habe ich auch meinem Dealer des Vertrauens, also Autodealer des Vertrauens, schon gesagt, sobald sie das Ding haben, hätte ich gern mal eine Probefahrt gemacht. Das ist jetzt keine Rennmaschine, also Beschleunigung 0 auf 107 Sekunden, aber dafür ist es halt ein Klein-SUV und er soll damit über 400 Kilometer Reichweite haben, mit vollen Akku. Insofern wäre das eigentlich optimal, so für uns als Alternative zu dem Großen. Mal schauen. Wo es natürlich noch ein bisschen dran hängt, also davon abgesehen, dass er noch nicht lieferbar ist. Erstmal muss das Auto meiner Holden so weit sein, dass man sagt, okay, das hat sich jetzt erledigt mit dem Wagen, der muss weg. Das wäre Akt 1. Und Akt 2 wäre, es wäre schön, wenn ich dann auf meinem Dach die PV-Anlage auch so weit hätte, dass die funktioniert. Sprich, dass die Wechselrichter da wären. Boah, leise einparken. Er piepst. Was hat er zu piepsen? Er sagt, vor ihm ist irgendwas. Das ist ja mal schön. Drück jetzt mal dieses Bremsending. Aha, das war's. Und jetzt kann ich den Fuß wahrscheinlich von dem Auto nehmen, weil die Bremse ist drin. Und jetzt müsste er eigentlich, wenn ich die Tür aufmache und aussteige, müsste eigentlich Ruhe sein. Tja, bin ich mal gespannt. Ich habe mich abgeschnallt. Er sagt auf Wiedersehen. Damit bin ich auch am Ende. Also ich bin jetzt angekommen und auf dem Parkplatz. Dann werde ich jetzt mal kurz sehen, dass ich einen Parkschein gezogen krieg. Und dann hat sich das eigentlich hier erledigt. Rücksichtslos geparkt habe ich. Es ist hier draußen wesentlich lauter als in dem Auto. Das muss man sich auch mal vorstellen. So, was sagt er? Wechselt nicht. 5 Stunden Euro, 9 Stunden 2 Euro. Wie lange bin ich hier? 2 Euro, fertig ist die Wurst. Dann Höchstbetrag erreicht. Bis Freitag 7.10 Uhr. So, jetzt kriege ich jetzt einen Zettel. Ausdruck erfolgt. Bezahlt, den Abriss bitte mitnehmen. So. Ja. Na gut, Teil 2. Also, einmal kurz das wie Klima, Klimatisierung aus. Brauchen wir nicht. Dann Navi an, Ziele. Gehen wir mal dahin. Aha. Jo. Und dann starten. 82%, 313 Kilometer. Das ist der absolute Knaller. Man hört nichts. Der Wagen, der ist so leise. Das ist schon schick. Wahnsinn, ich fahre. 12 Stundenkilometer. Das ist der Hammer, oder? Das ist echt der Hammer. Das ist so schön leise hier in dem Auto. Das ist der Wahnsinn. Gefällt mir ohne Ende. Ja, das ist schon toll. Hübsches Auto. So, jetzt habe ich hier die Lautstärke runtergemacht. Wahrscheinlich weil dieses Radio. Ich weiß nicht, wo man das Radio abschalten kann. Tja, wenn man das jetzt noch wüsste. Weil wenn ich nämlich jetzt, ich könnte natürlich auf irgendeinen Sender gehen, den keiner hören will. Aber wer will schon Radio Boller wagen? Aber Radio Bob, naja, läuft wohl nicht so gut hier. Also DAB soll bei diesem Auto nicht so toll sein. Aber was soll's? Aber so als Stadtflitzer echt nicht übel. Ja, in Olpe ist die Hölle los. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade Berufsverkehr ist oder was. Da geht's richtig ab. Zufahrt frei. Toll, jetzt muss ich woanders herfahren. Weiß der Geier woher? Ist doch scheiße. Muss ich wahrscheinlich vorne an der Postbank lang oder so als Umleitung. Keine Ahnung. Aber offensichtlich komme ich nicht daher, wo ich her will. Also fahre ich jetzt hier mal eine kleine Umleitung. Wer hätte es gedacht? War ja neulich schon so. Aber es ist doch sehr... Ich komme immer noch nicht über diese Leisigkeit rüber, hier in diesem Auto. Das ist echt Knaller. Ich mache jetzt einfach mal die Scheibe runter. Bei ungefähr 50 Stundenkilometern. Ja. Also da hörst du nichts. Da hörst du jetzt ein bisschen Wind. Autos, die vorbeifahren. Scheibe wieder hoch. Leise. Nur so ein sanftes Surren. Hat was. Was an dem Auto blöd ist, ist die A-Säule. Die ist ähnlich geteilt wie bei meinem, aber verlängert, wesentlich stärker verlängert. Und das ist sehr unübersichtlich, gerade vorne in dem Bereich. 70 Stundenkilometer, zeigt da auch an. Also die Schildererkennung ist toll. Da müsste ich nicht mehr die Holde fragen, was war denn auf dem letzten Schild? Nein, das zeigt er richtig gut an. Vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht. Aber immer noch die 70. So, der 50er hat er auch erkannt. Auch das Überholverbot. Blöd ist die wunderschöne schwarz glänzende, also dieses schwarz glänzende Interieur-Armaturenbrett. Jetzt, wo die Sonne da richtig drauf knallt, von vorne spiegelt sich das in der Scheibe. Das ist eine echt miese Reflexion, die gefällt mir gar nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, es geht ja hier in erster Linie ums Fahren und das ist toll. Aber ich würde mir den Wagen nicht kaufen, davon ganz ab. Aber ein Elektroauto, ja, doch, ich denke schon. Autobahnauffahrt Olpe auf die A4 Richtung Köln. Ich fahre gerade 70. Gleich kommt die Auffahrt auf die eigentliche Autobahn. Überholspur. 100. 110, 120, 130, 140 und jetzt zieht ein LKW raus. Schwachkopf. Ja, aber das sind natürlich lustige Beschleunigungswerte, auch wenn ich jetzt wieder 80 fahre, weil der LKW meint, dass er einen Autotrailer und einen anderen LKW überholen muss hier am Berg mit 75, weil er ist ja der Held. Ja, probieren wir gleich nochmal. Wie gesagt, wir haben ja doch noch eine Steigung. Ich habe vor mir einen Renault. Also vom Antritt her, der kommt richtig schick. 120, 130, 140, 150, 160. Abgeriegelt. Ja, und zack, kommt da nur noch 290 Kilometer weit, aber das muss man sich mal reintun. Also ich fahre jetzt gerade 150 und so leise. Muss ich nochmal bremsen. Ab jetzt fahre ich nett, weil bringt nichts. Hier überholen LKWs, LKWs, das macht dann keinen Spaß mehr. Aber so ist das schon schick. Und wenn du wirklich, ich meine, du kannst ja auch nicht viel mehr als 160 fahren, weil ja dauernd irgendeiner auf der Linksspur trödelt. Und da reicht so ein Auto hier voll und ganz. Aber das geht natürlich tierisch auf Kosten des Speichers, weil 77%. Zack, trittst du wieder drauf, geht das Ding ab wie ein Zäpfchen. Aber dann kannst du ja schon fast zugucken, wie der von der Batteriekapazität abnimmt. Die Sitze sind schön. Sind richtig dezente Rennsitze. Also von der Form her sehr bequem, super Seitenhalt. Bin ich ja gespannt, begeistert die sind, wenn ich das Auto wieder abgebe, weil wenn du das nur über 230 Volt lädst, dann braucht das so eine ganze Nacht, bis der wieder halbwegs Kapazität hat. Da passiert nicht allzu viel. Es ist also nicht die wahre Pracht, aber ist schon schick. bin begeistert. Wie gesagt, es geht bergauf. Das Ding rennt. Bei Bodenwellen neigt er doch dazu, so ein bisschen hin und her zu schwimmen. Aber es ist halt so ein bisschen Hecktrieb. Das hat was. Aber genug damit. Ich lasse den jetzt mal runterrollen. 150. Ich habe einen Fuß vom Gas, 140. Obwohl es bergab geht, 132 hält er. 131, ja, nett. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob ich während der Fahrt einfach so auf B schalten darf. Was passiert, wenn man da dran kommt? Knallt das dann? Explodiert der Motor? Geht der aus? Ich probiere das einfach jetzt mal. Geht. Ich habe jetzt auf B geschaltet. Ich halte jetzt das Gaspedal konstant. Geht leicht bergauf. Ich nehme den Fuß vom Gas eher... Geht voll in die Rekuperation, das heißt, der bremst richtig ab. Also jetzt, ich fahre jetzt 140, jetzt nehme ich den Fuß vom Gas ruckartig. 130, 120 und er lädt dabei die Batterie. Jetzt kann man sehen, weil er den Ladebalken richtig schön grün macht. Das heißt, er hat hier so eine Anzeige, blau für was ich hier an Speed gebe, ne? Und grün, was für die Batterie gut ist. Und wenn ich vom Gas gehe, dann bremst er halt über diese Rekuperation. Das heißt, er leitet die Energie zurück in die Akkus. Da muss man dann allerdings auch den Fuß auf dem Gaspedal halten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit einem Tachomaten oder hier so einem Ding funktionieren würde. Aber geht ganz gut. Ist gewöhnungsbedürftig, ist so ein bisschen, wirklich so ein bisschen wie Autoscooter. Aber ich kann mir vorstellen, in so einem Stop-and-Go-Verkehr hätte das dann was. Man braucht dann quasi die Bremse nicht mehr, sondern nimmt ganz einfach den Fuß runter. Das ist schön. Gefällt mir. Bin auch richtig früh dran heute. Das heißt, der Lehrgang, der war nicht so lange, wie er eigentlich hätte sein sollen. Aber macht nichts, ist mal ein bisschen früher zu Hause. Kann ich das hier vielleicht noch schneiden in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang und dann kriege ich halt den Podcast vielleicht auch heute noch so weit, dass ich den morgen rausschieben kann. Ja, und vor allen Dingen, die ganze Sache hat einen Vorteil, man ist jetzt nicht so in Gedanken nach dem Motto, ich muss jetzt unbedingt Sprit sparen oder gut, da ist jetzt Strom drin. Was ich meine, ist so mal eben beschleunigen, um an einem vorbeizukommen, aber dann zieht der Nächste raus und du musst den Fuß vom Gas nehmen und dann müsstest du wieder bremsen und dann hast du sinnlos Energie verschwendet. Und das hast du bei diesem B-Modus natürlich nicht, weil in dem Moment, in dem ich dann vom Gas gehe, leitet er die Energie ja dezent wieder in die Batterien zurück. Was ich auch schön finde, die Windgeräusche halten sich in Grenzen. Also man muss jetzt mal überlegen, was ihr hört, das ist jetzt 158 Stundenkilometer auf der Autobahn und mein Gelaber eben, ne? Also meiner dürfte da ein bisschen lauter sein von den Windgeräuschen her. Ja, dann kommt ja natürlich noch der Lärm vom Motor oder was man dann immerhin noch hat. Das ist schon schick. Ja, Elektroauto haben will, also ich bin überzeugt. Ich bin richtig überzeugt. Ich würde fast sagen, so von den Geräuschen her ein bisschen leiser als im Flugzeug. Wenn ich mich recht erinnere, also ich bin ja lange nicht mehr geflogen, aber wenn ich so an die letzten Male denke, doch, war das glaube ich noch ein bisschen lauter, so über den Wolken. Ich halte mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hier auf der Brücke von 80 und der Tesla traut sich endlich an mir vorbei. Fährt sehr sparend. Hat aber jetzt einen Japaner hinter sich, der ihn ein wenig jagt. Nun ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, hier am Berg, das Ding, das geht wie die Sau. Also der geht ab. Das ist eine wahre Pracht. Beschleunigung am Berg durch nichts zu ersetzen. Macht echt Spaß. Kann ich nicht anders sagen. So, Engelskirchen. 120 rechts einordnen, Baustelle. Also ich hatte noch nie eine so elegante kurzweilige, schnelle Rückfahrt. Das ist echt schick. Werde ich wohl keine Fahrtkosten kriegen. Egal. Dafür eben halbwegs normal Feierabend. Das hat dann schon was. Nee, braucht man kaum die Bremse mit dieser Rekuperation. Das ist toll. Wie Autoscooter fahren. Wo ich immer Gefahr laufe, ist, ich versuche dann immer zum Runterschalten irgendwelche Pedals zu benutzen, die ich nicht habe. Diese Lenkradpedals. Haben wir mal geparkt. So, Parkding ist drin. Kann ich einen Fuß runternehmen? Ja, muss ich jetzt mal eben gucken, ob ich weit genug drin bin. Ich glaube ja. Ich glaube, ich kann das Tor runter machen. Spannung. So, wir sind angekommen. Soweit mein subjektiver Ersteindruck in Sachen Kfz-Töser Vollelektromobilität. Einer Subjektivität, die nur noch durch Vergleiche resubjektiviert werden kann. Nach Hause bin ich anschließend selbstverständlich mit meinem Auto gefahren und im direkten Vergleich geht meiner tatsächlich einen Tacken besser. Das fällt nur nicht so auf, weil der Elektromotor quasi aus dem Stand direkt volles Drehmoment hat und dich beim Kickdown aus dem Stand so ein bisschen in den Sitz kickt. Mein Benziner braucht einen winzigen Moment, um seine Kraft zu entfalten, was in einem etwas sanfterem Antritt ausfällt, während der Sitzeindruck wiederum möglicherweise meinen etwas unsportlicheren Ledersofasitzen geschuldet sein könnte. Heute, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich bei meinem Auto vor Abfahrt das Radio ausgeschaltet. Umgehend zeigte sich die Wahrnehmungsverzerrung der gestrigen Fahrt. Innerorts beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Motor meines Verbrenners präsent. Außerorts bei 70 km pro Stunde aufwärts und normaler Fahrweise, das heißt Drehzahl zwischen 1500 und 3000 Touren, hört man den Motor bei vergleichbaren Wind- und Abrollgeräuschen nicht. Zieht man die Drehzahl beim Beschleunigen gegen 6000 Touren hoch, wird er allerdings deutlich hörbar. Somit ist die Leiserheit, wie heißt das Gegenteil von Lautheit, außerorts auch nicht mehr das Kriterium und ich war fälschlich überbegeistert. Was aber nichts macht, denn ich würde mir den Wagen ohnehin nicht kaufen. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 110 vom 7.10.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.